God is a very good God, isn't he? Gott ist ein sehr guter Gott, oder? Before we get to the message, I'd like to show you a video. Bevor wir mit der Botschaft fortfahren, würde ich euch gerne ein Video zeigen. That I had mentioned last week. Von dem ich euch letzte Woche erzählt habe. How many people went online and looked up North Korean prison camps? Anybody? Wie viele von euch sind online gegangen und haben sich nordkoreanische Gefängnisse angeschaut? One. All right. Einer? I kind of figured that. So. Und das habe ich mir irgendwie gedacht. I thought I would just show it this morning to save you the effort at home. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das heute Morgen, damit ich euch die Mühe zu Hause erspare. I really have committed my heart to pray for these people every day. Und ich habe mich wirklich dem hingegeben, dass ich jeden Tag für diese Menschen bete. And when I eat a meal, that I would think about them. Und wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, dann denke ich an sie. They've been there for years. Sie sind schon in diesen Gefängnissen für Jahre. They will stay there a lifetime. Sie werden ihr ganzes Leben dort verbringen. It doesn't seem like we can do anything to change it. Und es schaut so aus, als ob wir nichts tun können, um das zu ändern. But we can pray for them. Aber wir können für sie beten. And when we meet them one day, und wenn wir ihnen eines Tages begegnen, at least we can say, dann können wir zumindest sagen, I prayed for you, ich habe für dich gebetet, and your life inspired me, und dein Leben hat mich inspiriert, to live a godly life, ein gottgefälliges Leben zu führen. To just think about what you had to endure, einfach daran zu denken, was du durchmachen musstest, helped me, hat mir geholfen, to not complain anymore, dass ich mich nicht mehr beschwere oder beklage, and to live an effective life, und ein effektives Leben zu führen. And the effectiveness and the fruit that I have borne in my life, und die Effektivität und die Frucht, die mein Leben hervorgebracht hat, is the result of the endurance of your life, geht dem zugrunde, was du in deinem Leben durchgemacht hast. Because if I didn't watch the video about the life that you live, weil ich ein Video gesehen habe von dem Leben, das du führst, if I had not seen, also ich, wenn ich es nicht gesehen hätte, I probably would have just continued in my Western, unthankful, complaining lifestyle, wäre ich drin festgesteckt in meinem undankbaren westlichen Lebensstil. But just hearing about you, aber einfach nur von dir zu hören, and praying for you, und für dich zu beten, just lifted me, hat mich emporgehoben, to a higher level of commitment, zu einem höheren Level der Hingabe, in my heart, in meinem Herzen, to not receive the lies of the devil, damit ich nicht die Lügen des Teufels empfange, that my life is so difficult, dass mein Leben so schwierig ist, and just to live a life of thankfulness, und einfach nur ein Leben der Dankbarkeit zu führen, because actually that is the secret to their victory in the camp, weil genau genommen ist das Geheimnis ihres Sieges in diesem Camp, to live thankful even there, selbst dort dankbar zu leben. It's amazing. Das ist erstaunlich. So just watch this short video and just let it sink into your heart. Schauen wir uns das kurze Video an und lass es in dein Herz einsinken. That we can pray for these people. Damit wir diese Leute beten können. 70,000 brothers and sisters are in these camps. 70,000 Brüder und Schwestern sind in diesen Gefangenencamps. That would love to be in the service today. Die es lieben würden, heute hier im Gottesdienst zu sein. They will be in these camps for the rest of their life. Und sie bleiben in diesen Lagern für den Rest ihres Lebens. I really doubt that Amnesty International will be able to close these camps with petitions. Und ich bezweifle stark, dass Amnesty International dieses Camp oder Lager schließen kann mit Petitionen. But at least it makes it known to the world. Aber zumindest macht es das der Welt bekannt. So let's keep it in our hearts. It says in Hebrews 13. Aber behaltet das im Herzen, in Hebräer 13 heißt es. Think about those who are in prison as though you were there yourself. Heißt es, denk an die Leute, die im Gefängnis sitzen, so als ob du derjenige wärst, der dort sitzt. Okay, Father, bless these words. Vater, segne diese Worte. I ask in Jesus name. Darum bitte ich in Jesu Namen. To our hearts, amen. Zu unseren Herzen, amen. Last week we were talking about being a culturally savvy Christian. Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, ein kultureller, schlauer Christ zu sein. There's a book called The Culturally Savvy Christian. Es gibt ein Buch, das heißt Der kulturelle, schlaue Christ. The word savvy means clever. Ja, also das Wort schlau kann auch clever heißen. And we ended the message last week with the example of Daniel. Und wir haben letzte Woche mit dem Beispiel Daniels aufgehört. That Daniel lived in Babylon. Daniel lebt in Babylon, and he actually served under four different kings. Und er hat vier verschiedenen Königen gedient. And Daniel, in order to be promoted in the kingdom, und damit Daniel emporgehoben wird im Königreich oder befördert wird im Königreich, which eventually would lead to the king of Persia declaring to the entire empire that everyone bows the knee to Daniel. Das dahin geführt hat, dass der König von Persien dem ganzen Königreich bekannt gemacht hat, dass jeder das Knie vor dem Gott Daniels beugen soll. Daniel had to embrace the culture. Daniel musste diese Kultur annehmen. He had to study the culture. Er musste diese Kultur studieren. He had to learn the language. Er musste die Sprache lernen. He had to dress like a Babylonian. Er musste sich so anziehen wie die Babylonier. Which meant he had to have his fingernails painted. Was bedeutet, dass er seine Fingernägel bemalen hat müssen. He had to wear mascara. Er musste Mascara tragen. His hair painted. Sein Haar war gefärbt. His face like painted white. Sein Gesicht musste weiß angemalt werden. And this whole Babylonian costume. Und dieses ganze babylonische Kostüm. Then he lost his Hebrew name. Dann hat er seinen hebräischen Namen verloren. And had to take on a name after a Babylonian god. Und er musste den Namen eines babylonischen Götzen oder Gottes annehmen. And then he had to work a Babylonian job. Dann musste er einen babylonischen Job verrichten. And he was the head of the sorcerers. Und er war der Leiter der Zauberer. If he was alive today, wenn er heute leben würde, 98% of the churches would not allow him to be a church member. 98% der christlichen Gemeinden würden nicht zulassen, dass er Gemeindemitglied wird. Maybe 99%. Vielleicht sogar 99%. Would not be allowed to walk in the door. Dass er nicht einmal zur Tür hereinkommen darf. And yet God considered him one of the three most righteous people in history up to that time. Und doch hat Gott ihn als einen der drei gerechtesten Menschen bezeichnet bis zu dieser Zeit. Daniel was clever toward the culture. Daniel war klug oder schlau gegenüber dieser Kultur. And equally as serious toward God. Und gleichzeitig im selben Maße ernst gegenüber Gott. And unless we are clever toward the culture, und solange wir nicht klug gegenüber der Kultur sind and serious toward God, und ernsthaft gegenüber Gott, we will never impact the culture. Werden wir keinen Einfluss auf die Kultur nehmen we will können. Always stay irrelevant to the people who live around us. Wir werden immer irrelevant für die Leute sein, die um uns herum leben. The church is so, has been so irrelevant. Die Gemeinde wurde so irrelevant. I want to show you a video of Pastor Kong Hee. Ich möchte euch ein Video zeigen von Pastor Kong Hee from Singapore. Aus Singapur. I met him in up in England last month. Ich habe ihn letzten Monat in England getroffen. He was the guest speaker. Er war der Gastsprecher. Presently he is under arrest. Jetzt gerade befindet er sich unter Arrest. House arrest. Hausarrest. He was permitted to go to the seminar for 2 days. Er hatte die Erlaubnis, auf dieses Seminar zu gehen für 2 Tage. He got arrested because his church has such an impact on Singapore. Und er wurde verhaftet, weil seine Gemeinde so einen starken Einfluss auf Singapur hat. The church bought the Stadthalle. Die Gemeinde hat die Stadthalle gekauft. Of Singapore, they bought the civic center. Sie haben das Zentrum, das Bürgerzentrum, die Stadthalle gekauft. The civic center is the Stadthalle of Singapore. They bought it. Sie haben einfach diese Stadthalle gekauft. They bought it to use it for church. Um sie für ihre Gemeindeversammlungen and zu nutzen. And this sent such an alarm into the city. Und das hat diese Stadt so alarmiert. Like, these Christians are taking over. Dass sie gesagt haben, diese Christen, die übernehmen alles. A church bought the Stadthalle. Eine Gemeinde hat die Stadthalle gekauft. What are they going to buy next? The Opera House? Was kaufen sie als nächstes? Das die Oper? So they arrested him. So haben sie ihn gefangen genommen. Interrogated him for 3 months for 18 hours a day. Und sie haben ihn verhört für 3 Monate 18 Stunden pro Tag. If you look him up in the internet, wenn du seinen Namen im Internet suchst, one of the characteristics about his church ist eine der Charakteristiken über seine Gemeinde, is that they purpose to be culturally relevant. Ist, dass sie es beabsichtigen, kulturell relevant zu sein. He has 300 celebrities in his church. Er hat 300 Berühmtheiten in seiner Gemeinde. 300. We, I think we have 4. I think I count 4. Und wenn ich an diese Gemeinde denke, glaube ich, haben wir 4. We have Hilke Rutner from the Burg Theater. Wir haben Hilke Rutner von der Burg Theater. We have Noah. Wir haben Noah. Noah is a world-class opera singer. I don't know if you know that. Er ist ein Weltklasse Opernsänger. You don't know anything about these people because they're so humble. They just come and they're just among us. Und du weißt nichts über diese Leute, weil die so demütig sind. But go out in the world and people know them. Und geh mit ihnen hinaus in die Welt und du wirst sehen, dass die Leute sie kennen. We also have Ella Monday here. Wir haben Alemander hier. Who's always in some magazine somewhere. Der immer in irgendwelchen Zeitschriften auftaucht. And if you didn't know, we have Mrs. Austria in our church. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir haben Mrs. Austria, Österreich in der Gemeinde. Did you know that Mrs. Austria is in our church? Wusstet ihr, dass Mrs. Österreich in unserer Gemeinde ist? She's in the service today. Und sie ist heute im Gottesdienst. Do you know who she is? Wisst ihr, wer es ist? She married Rob Soprano. Sie hat Rob Soprano geheiratet. Izzy Soprano is Mrs. Austria. Also Izzy Soprano ist Mrs. Österreich. And she was interviewed on Barbara Karlich recently. Und sie wurde unlängst bei der Barbara Karlich interviewt. And she's known. Und sie ist bekannt. There's probably a few more. You just tell me who they are. And vielleicht nice kennt ihr noch ein paar mehr, dann sagt mir, wer das ist. They have 300. Sie haben 300. They're impacting the city. Und die haben einen Einfluss auf die Stadt. Because they are culturally relevant, weil sie kulturell relevant sind. But very serious toward God. Aber sehr ernst bezüglich Gott. I just want you to hear him for, I think it's a 2-minute clip, and then I'll make some comments. Ich möchte gerne, dass ihr uns für 2 Minuten zuhört und dann rede ich ein bisschen darüber. Now you would think with a church of like 30,000 people, und du denkst vielleicht an eine Gemeinde mit 30,000 Menschen, that he's going to look probably a bit conservative. Dass er ein bisschen konservativ ausschaut. But he doesn't. Aber das tut er nicht. You want to play this? The moment you get away from these spiritual disciplines, that's the time you get influenced by the world. I want to show you a chart, and this graph, you will never forget this. And look over here. We all want to be the head and not the tail, above and not beneath. And God's will is that we have upward mobility. But the thing that undergirds the upward climb is our spiritual discipline. The ideal situation is this. The higher up you go, the stronger you build your spiritual discipline. But the problem here is, the moment promotion comes, and all of a sudden, you know, you got to work on Sundays. All of a sudden, you have a lot of stuff. You got meetings. You know, Pastor, I cannot be in church. I got to go for that gala event. I got to be in this press conference. I cannot be here. And before you know it, you're too busy to pray. You're too busy to read the word. You're too busy to come to church. And your spiritual discipline begins to decline. Now, the gap between your spiritual discipline and your upward mobility, that is your character deficit. That is your character deficit. And if you do not do something about this, eventually the pressure will get greater and greater. And your consecration to God and your the pressure of being on top is going to get wider and wider to such an extent, eventually your character will crack as under. Did you get that? Habt ihr das verstanden? Upward mobility. Es gibt eine Aufwärtsbewegung. What's the word we're using? Soziale Aufstiegsfähigkeit. Upward mobility. Die soziale Aufstiegsfähigkeit. Is going to be the theme of the next election in America. Wird das Thema über die nächste Wahl in Amerika sein? Because the upward mobility of American society is slowing down. Soziale Aufstiegsmöglichkeit der amerikanischen Gesellschaft wird geringer und geringer. And that means less poor people are moving to the middle class. Das bedeutet, dass weniger arme Menschen es in die Mittelklasse schaffen. Less middle class people are becoming wealthy. Und weniger Leute aus der Mittelschicht werden wohlhabend. There's no upward mobility. Und es gibt keine Aufstiegsmöglichkeit mehr. Life is not getting better. Das Leben wird nicht besser. People cannot, they can't do anything. It's just slowing down. Die Menschen können nichts dagegen tun. Es wird einfach langsamer oder geringer. In America, who used to be on top of the upward mobility graph. Und Amerika, die immer ganz oben waren bei dem sozialen Aufstiegsmöglichkeitsgraphen. Is now number 8. Ist jetzt nur noch Nummer 8. Denmark is the highest in the world. Und Dänemark ist das höchste in der Welt. Norway, Finland, Canada, Sweden, Germany, France are all ahead of America now. Norwegen, Finnland, Kanada, Schweden, Deutschland, Frankreich, alle vor Amerika. Upward mobility. Die soziale Aufstiegsmöglichkeit. God wants us to have upward mobility. Und Gott will, dass wir sozial aufsteigen können. Jesus said, I come to give you life and give it more abundantly. Jesus sagt, ich will, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss habt. He wants to give us more grace. Er will uns mehr Gnade geben. God is the God of increase. Gott ist der Gott des Wachstums. Paul said, I sowed and Apollos sowed, I watered. Paulus sagt, also Paulus hat gesät, ich habe gewässert. But God gives the increase. Aber Gott gibt das Wachstum. God wants to give us increase. Gott will uns Wachstum geben. The Abrahamic covenant. Das Bündnis mit Abraham. Genesis chapter 12. 1. Mose 12. I will bless you. Ich werde dich segnen. So that you might be a blessing. Damit du ein Segen wirst. Upward mobility. Soziale Aufstiegsmöglichkeit. 2. Corinthians 9. 2. Korinther 9. I will bless you financially. Ich segne dich finanziell. I will multiply your seed. Ich vermehre deine Saat. So that you can be generous. Damit du großzügig sein and kannst. Through your generosity, durch deine Großzügigkeit, people will look to me. Werden Menschen auf mich schauen. They will see me in you. Sie werden mich in dir sehen. I will multiply you. Und ich werde dich vermehren. Upward mobility. Soziale Aufstiegsmöglichkeit. So there's Christians who actually don't believe in upward mobility. Und es gibt Christen, die glauben nicht an diese soziale Aufstiegsfähigkeit. They just kind of level out and that's it. Sie haben sich da einfach nur eingelassen und denken, das ist es. There's no pressing on. Es gibt keinen Vormarsch mehr. Here's the first principle. Und hier ist das erste Prinzip. Success Erfolg paves the way to influence. Schafft den Weg zum Einfluss. If we don't have some kind of success in something that we do, wenn wir keinen Erfolg haben in etwas, was wir tun, why would the world listen to us? Warum sollte die Welt uns zuhören? Christians. Christen. What do they have to offer? Was können sie uns anbieten? Everything that they do is mediocre. Alles, was sie tun, ist nur Mittelmaß. I mean, I went to a church last month. Ich bin letzten Monat in eine Gemeinde gegangen. Where am I? Und haben mir gedacht, wo bin ich? The second-hand store. Where was I? So Second-hand-Geschäft. Everything was so run down. Alles hat so schlecht ausgeschaut. I went to the bathroom. It was dirty. Ich bin aufs Klo gegangen. Es war dreckig. Looked at the people. There was no cult. They were so out of fashion. Die Leute waren so altmodisch angezogen. Where was I? Wo war ich? No sense of success. Kein Sinn für Erfolg. Sometimes, you know, I drive down the street with my wife. Manchmal, wenn ich die Straße runterfahre mit meiner Frau, and I feel a little bit sarcastic. Und ich fühle mich ein bisschen sarkastisch. So I say, "Hun, look at all those light poles." Und ich sag, schau dir all diese Licht, look all the way down. All the light poles, the poles, the also all diese Straßenlichter, Straßenlaternen. They're all straight. Look. Die sind alle gerade. Schau. They're perfect. Die schauen perfekt do you aus. Know why? Weißt du warum? Because a Christian didn't do it. Weil die Christen das nicht gemacht haben. And I say, because a Christian didn't do that. Und ich sag das wirklich. Also ich sag, die Christen haben das nicht because gemacht. Because somehow the world lives to be excellent. Weil die Welt irgendwie dazu lebt, um exzellent zu sein. The Christians don't. It's like, die Christen nicht. Hey, I'm gonna die and go to heaven anyway. So what? Ich sterbe und dann gehe ich in den Himmel. Also, was soll's? What? I don't care about that anymore. I have new values. Das kümmert mich nicht mehr. Ich habe neue Werte. I have heavenly values. Ich habe himmlische Werte. As long as my abode in heaven looks nice, what do I care about the earth? I don't care. Ja, solange alles im Himmel schön ausschaut, was kümmert mich die Erde? But success paves the way to influence. Aber der Erfolg ebnet den Weg für Einfluss. And everything the world does good that the world took from the church abandons. Und all das, was die Welt sich genommen hat von der Gemeinde und sie gut macht, das ist das, was die Gemeinde vernachlässigt. If the world plays the music, wenn die Welt diese Musik spielt, that's worldly music. Das ist jetzt weltliche Musik. We can't play that. Wir können das nicht mehr spielen. The world wears those kind of clothes. We can't wear that. Die Welt sieht diese Art von Gewand an. Wir dürfen das nicht mehr tragen. The world meditates. Die Welt meditiert. Do you know that Buddhists meditate? Hast du gewusst, dass Buddhisten meditieren? We don't meditate. Wir meditieren nicht mehr. Everything that they do, alles was sie tun, that is good, das gut ist, that they actually took from God, das sie eigentlich von Gott genommen the church haben, abandons. Verwirft die Gemeinde. Here's one. Da ist ein Beispiel. We don't want to be effective. Wir wollen nicht effektiv sein. That's worldly. Weil das ist weltlich. The world is effective. Die Welt ist effektiv. The world comes up with telephones and computers. The world does that. Weil die Welt schafft Computer und Telefone. But the church doesn't do that. Aber die Gemeinde macht das nicht. So we characterize ourselves. Also charakterisieren wir uns by selbst. By what we don't do. Also durch die Sachen, die wir nicht tun. That the world tun. Does. Die Welt aber schon tut. And we just withdraw into this little kind of weird culture. Und wir ziehen uns zurück in diese merkwürdige Kultur. So you can always tell when a Christian did something. Dass du immer genau weißt, wenn die Christen was tun. It's so unexcellent. Dass es so unperfekt ist. Must have been a Christian who did that. Yeah, look. Ah, schau, die Christen haben das wieder gemacht. Schau das an. Looks so schief. Das ist schief, ja. Must have been one of those born again Christians, you know. Das waren sicher wieder diese Christen. It's like that. That's my experience. Und das ist meine Erfahrung. You work with someone and excellence is just not there. Nobody cares. Und keiner von ihnen ist exzellent, was die Leute nicht kümmert. It's all grace anyway. Ist alles Gnade, sowieso. And by the way, we don't want to be like the world. Und außerdem wollen wir nicht sein wie die Welt. So that's a great way to make an excuse for just sloppy living. Und das ist eben eine gute Entschuldigung, einfach schlampig dahin zu leben. Being lazy. Faul zu sein, undisciplined, undiszipliniert and then you zu sein. Just say, well, I don't want to be like the world. Und dann sagst du, ich will nicht so sein wie die Welt. And so we have no impact. Und deswegen haben wir keinen Einfluss. Because Christians are so unexcellent. Weil die Christen so unvollkommen sind. And they don't press for success. Und sie streben nicht nach Erfolg. Because success is worldly. Weil Erfolg weltlich ist. There's no what's the word again? Upward mobility. Es gibt keine soziale Aufstiegsfähigkeit. Because we are content, we are satisfied. Weil wir sind zufrieden. In our humble state. In unserem demütigen Stand. In our primitive life. In unserem primitiven Leben. And the world looks on and says, "What do we want to be like them for?" Und die Welt schaut auf uns herab und denkt, warum sollten wir so sein wollen wie sie? Success paves the way to influence. Erfolg ebnet den Weg zum Einfluss. Who is the number one athlete in America right now? Wer ist zurzeit der Nummer 1 Athlet in Amerika? Michael Jordan? Michael Jordan? No. Nein. Tim Tebow. Tim Tebow. Christian. Ein Christ. Why is he number one? Warum ist die Nummer 1? A couple reasons. Es gibt ein paar Gründe. First, he's an incredible athlete. Erstens mal ist ein unglaublicher Athlet. Who has certain mechanical flaws. Der einige mechanische Eigenschaften hat. To his throwing style. Bei seinem Wurfstil. Which has raised him up a multitude of critics. Die ihm sehr viel Kritik eingebracht hat. But behind his lack of talent. Durch diesen Mangel an Talent. Is incredible discipline. Steckt unglaubliche Disziplin. He works so hard. Er arbeitet so hart. He is so determined. Er ist so hingegeben. He made the statement. Er hat diese Aussage getroffen. There is no college football player. Es gibt keinen College Football Spieler. Who works harder than me? There is none. Der härter arbeitet als ich. Es it gibt keinen. Not possible es ist to nicht work möglich. Harder than I do. Härter zu arbeiten als ich es tue. He was two times the number one college player. Er war zweimal Nummer 1 der College Spieler. He's the only quarterback in American history. Er ist der einzige amerikanische Quarterback, also in der amerikanischen Geschichte. Who's not the first quarterback? Der nicht der erste Quarterback war. But the second quarterback. Sondern nur der zweite platzierte Quarterback. The only second quarterback. Also er ist der einzige zweitplatzierte Quarterback. To have a press conference. Der eine Pressekonferenz abhalten kann. For a non-starting quarterback. Für einen nicht zu Anfang spielenden Quarterback. All the reporters want to talk to him. Weil alle Reporter wollen mit ihm sprechen. But it's not just his discipline to be a great football player. Es ist nicht nur seine Disziplin, ein guter Footballspieler zu sein. It's his spirituality. Es ist seine Geistlichkeit. That undergirds it. Die das untergürtet, unterstützt, untermauert. Even people who don't like him. Selbst Menschen, die ihn nicht they've mögen, made statements like this. Treffen folgende Aussagen. Yeah, I don't like him. Ja, ich mag ihn I mean, nicht. I would like him to marry my daughter. Ich meine, ich hätte gern, dass er meine Tochter heiratet. Of course, he's natürlich. A wonderful man. Er ist ein wunderbarer Mann. I'd be happy if he married my daughter. Ich wäre glücklich, wenn er meine Tochter heiraten But I don't würde. Like him as a football player. Aber ich mag ihn nicht als Footballspieler. But if he married my daughter, I'd be very happy. Aber wenn er meine Tochter heiraten würde, wäre ich sehr glücklich. Success paves the way. Erfolg ebnet den Weg to influence. Zum Einfluss. And since I've been watching his videos, und seit ich seine Videos mir anschaue, like so inspired, bin ich so inspiriert. To make our church just the very, very best I can make it. Um unsere Gemeinde zum allerbesten zu machen, was möglich ist. Causes me to push myself a little bit more. Und es bringt mich dazu, mich ein bisschen mehr voranzutreiben. To make it look a little better. Es noch ein bisschen besser I've been zu machen. Sitting around the chapel over the last 6 weeks. Die letzten 6 Wochen bin ich überall in der Halle herumgesessen. Asking people. Hab mit Menschen gefragt. Are you okay here? Fühlst du dich wohl hier? How is this seat? Wie ist das Platz? Can you hear? Kannst du mich hören? Can you see? Kannst du mich sehen? I try to sit in every seat to see if every seat can be the best seat. Und ich habe wirklich probiert, in jedem Sitz zu sitzen, um zu schauen, ob jeder Sitz der beste Sitz ist. Maybe. Weil vielleicht. Somebody might come like a Herman Meyer. Vielleicht kommt eines Tages mal jemand wie Hermann Meyer. And maybe he might invite someone. Und vielleicht lädt der jemanden like ein. Like the mayor of Vienna. Wie den Bürgermeister von Wien. Wer weiß. And when they come, what will they see? Und wenn sie kommen, was werden sie sehen? Ah, Freikirche. Oh, eine Freikirche. Ah, ja. Yeah. Well, yeah. It's okay. It's okay. Or will they see, wow. Oder werden sie sagen, wow. There's something about these people. Da ist etwas dran an den Leuten. It's not just the love. Es ist nicht nur die Liebe. It's excellence. Wow. Es ist exzellent. I could use some of these people working for me. Ich könnte einige dieser Leute brauchen, dass sie für mich arbeiten. Anybody need a job here? Braucht irgendjemand einen Job hier? Success paves the way to influence. Erfolg ebnet den Weg zum Einfluss. Now, the spiritual disciplines. Die geistigen Disziplinen. That undergird. Die das unterstützen. Our upward mobility. Unsere soziale Aufstiegsfähigkeit. Our upward mobility. Unsere soziale Aufstiegsfähigkeit comes by being smart, kommt daher, indem man klug ist and working hard. Und hart arbeitet. You can't get there if you just work hard. Du kommst nicht nur dorthin, wenn du hart arbeitest. A lot of people work hard. Viele Menschen arbeiten they don't hart, have upward mobility. Aber sie haben keine soziale Aufstiegsfähigkeit. You gotta work smart. Du musst auch klug arbeiten. And God, that's why it says in Psalm 1, deswegen heißt es in Psalm 1, meditate on the word of God day and night. Meditiere über das Wort Gottes Tag und Nacht. And everything you touch will prosper, everything. Und alles, was du anfasst, wird Erfolg haben. You will be like a tree planted by the rivers of water. Du wirst sein wie ein Baum, der neben den Wassern gepflanzt your ist. Your leaf will never not be green. Dein Laub wird immer grün sein. You will bear fruit in its season. Du wirst Frucht bringen zu deiner Zeit. And everything you do und alles, will prosper. Was du tust, wird Erfolg haben. That's a promise from God. Und das ist eine Verheißung That's Gottes. Upward mobility. Das ist soziale Aufstiegsfähigkeit. God wants to help us break through. Gott will uns helfen, den Durchbruch zu schaffen. And that's what breakthroughs are all about. Und darum geht's beim Durchbruch. Upward mobility. Soziale Aufstiegsfähigkeit. In relationships. In Beziehungen. In the marriage. In der Ehe. With the children. Bei den Kindern. On the job. In der Arbeit, in school, everything in der Schule, we do, alles, was wir tun. God wants us moving upward. Gott will, dass wir weiter hinaufkommen. Tim Tebow would have absolutely no Christian testimony. Tim Tebow hätte überhaupt kein christliches Zeugnis. If he had not been the number one college player in history. Wenn er nicht der beste College Football Spieler der Geschichte wäre. In history. In der Geschichte. They are arguing that he's the best in history. Also sie argumentieren darüber, diskutieren darüber, dass er der Beste in der Geschichte determined. Ist. Determined, he works, he dass works er so hard. Hingegeben ist, er arbeitet so But hart. But here's the point. Aber da ist der Punkt. The spiritual disciplines. Die geistlichen Disziplinen. Are different than the natural disciplines. Sind verschieden von den natürlichen Disziplinen. Because we spend much time. With natural discipline, wir verbringen viel Zeit mit unserer natürlichen Disziplin in our upward mobility. In unserer sozialen Aufstiegsfähigkeit. Whatever you do, whether you're a dancer or a weightlifter, egal was du tust, ob du ein Tänzer bist oder Gewichtheber, or whether you work with computers, you're creating movies, vielleicht arbeitest du mit Computern oder du drehst Filme, you're putting a lot of time and effort and you're sweating. Du verbringst viel Zeit und Fleiß in deine Aufgabe hinein, and we're getting tired and we're pushing and we're working. Und du wirst müde, aber du treibst dich voran und du arbeitest weiter. Overwhelmed. Und manchmal bist du überwältigt. But it's the spiritual disciplines, aber es sind die geistlichen Disziplinen, that pull the pressure away. Die den Druck wegnehmen. They don't add to the pressure. Sie laden dir nicht mehr Druck auf. They take away the pressure. Sie nehmen den Druck weg. Now here's my point. Und hier kommt mein Punkt. Less is better. Weniger ist besser. With the spiritual disciplines, less is better. Für die geistigen Disziplinen. It's not about how much you pray. Es geht nicht darum, wie viel du betest. How much Bible you read. Wie viel du in der Bibel liest. Not about how much you do. Egal wie viel du it's tust. It's just about how consistent you can do it. Sondern es geht dabei, wie konsistent oder durchgehend du das machen kannst. Less is better Weniger when it's consistent. Weniger ist besser, wenn du es andauernd tust. And number two. Und Nummer zwei. A little bit. Ein kleines bisschen goes a long way. Kann ich eine weite Strecke tragen. If we read the Bible, we see this everywhere. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir das überall. Jesus comes to the tomb. Jesus kommt zum Grab. And Lazarus is dead. Und Lazarus ist tot. He just walks up and he looks and he's weeping. Er kommt hin, schaut sich das an, er weint. He prays a 12-second prayer. Und er betet für 12 Sekunden. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. That you always hear me. Dass du mich immer hörst. Because of all these people around, I'm going to say this out loud. Und weil all die Menschen um mich herum stehen, spreche ich das laut aus. Lazarus! Lazarus! Come forth! Komm heraus. Lazarus comes out. Und Lazarus kommt raus. It was like so simple. Das war so einfach. Could you imagine if the Lord came up and? Kannst du dir vorstellen, wenn der Herr kommt? How long has he been praying for? So, und er fängt an zu beten und die Leute wundern sich, wie lange betet er schon? I've been here 3 hours now. Also wir stehen hier schon seit 3 Stunden herum. I'm almost done. Ich bin gleich fertig. Just wait, it's going to be good. Wartet noch, es wird gut. Father in heaven, Father. Wow, this is intense, man. Wow, das ist intensiv. What, has it been 6 hours now? Es sind 6 Stunden jetzt. It's going to be good. Das muss wirklich gut Lazarus, werden. Come forth. Lazarus, komm yeah, raus. Yeah. It only took 6 hours. Yeah. Ja, es hat nur 6 Stunden gedauert. More is not better. Mehr ist nicht immer Less besser. Is better. Weniger ist besser. Now, Philippians chapter 2, verse 12. Philipper 2, Vers 12 and 13 und 13 are like the major key verses to our Christian experience. Sind die Hauptverse für eine christliche Erfahrung. Work out your salvation. Erarbeite deine Errettung with fear and trembling. Mit Furcht und Zittern. That means live your Christian life in fear and trembling. Das heißt, lebe dein christliches Leben in Furcht und Zittern. But fear and trembling of what? Aber Furcht und Zittern wovor? Read the next verse. Lies den nächsten Vers. For it is God. Es ist Gott. It is God. Es ist Gott. Who works in you. Der in dir arbeitet. We need to be in fear and trembling. Wir müssen in Furcht und Zittern. That we don't believe that. Weil wir es nicht glauben. That we just live our Christian life. Wir leben einfach unser christliches Leben. In disciplines that we do in the natural. In Disziplinen, die wir in unserem natürlichen Zustand well, tun. I got my promotion. Ich habe meine Beförderung bekommen. And I'm gonna read the Bible an hour and a half every day now. Und ich werde jetzt meine Bibel 1,5 Stunden pro Tag lesen. Oh yeah. Oh ja. Gotta be disciplined. Ja, das ist Disziplin. Yeah. Oh ja. Gotta be disciplined. Das ist gotta Disziplin. Work harder. Gotta pray more. Ich muss mehr härter arbeiten. Ich muss mehr beten. More is better. More is better. Mehr ist besser. Yeah, mehr ist besser. I gotta undergird. I gotta undergird my upward mobility. Ja, ich muss meine soziale Aufstiegsfähigkeit unterstützen. And gotta work hard. Ich muss hart arbeiten. I'm so tired. Ich bin so müde. I gotta go to work. Ich muss jetzt in die Arbeit gehen. I just lost my job. Ich habe gerade meinen Job verloren. I'm so tired. Weil ich so müde bin. The spiritual disciplines take the pressure away. Geistliche Disziplinen nehmen den Druck hinweg. Do you know how powerful the word is? Weißt du, wie mächtig das Wort ist? Jesus had 5,000 people to feed. Jesus hatte 5,000 Menschen, die er ernähren musste. And a boy came up with 5 loaves and 2 fish. Und ein Junge kam mit 5 Broten und 2 Fischen. That's all he needed. Das war alles, was er brauchte. And he multiplied it. Und er hat es vermehrt. Do you know if you have a simple discipline? Wenn du eine einfache Disziplin hast. Like you have your Bible out or something. Wenn du so schön deine Bibel before you leave your house. Bevor du das Haus verlässt. A simple thing like, Lord, just give me one verse. Herr, gib mir einen Vers. And you read it. Und du liest ihn. Behold, the days are coming, declares the Lord. Siehe, die Tage kommen, erklärt der Herr. Wow. Okay. Okay. A little goes so far. Wenig trägt dich so weit. The spiritual disciplines are easy and light. Die geistlichen Disziplinen sind leicht. Come unto me, all ye that are heavy burdened. Kommt her zu mir, die ihr schwer beladen seid. By all you have to do in the upward mobility of durch life. All das, was du durch die soziale Aufstiegsfähigkeit im Leben tun musst. Come to me. Kommt zu mir. I'll help you. Ich helfe euch. I'll help you make it easy. The burden is light. Ich helfe es euch leicht zu machen. Meine Last ist leicht. If your quiet time is a burden, wenn deine stille Zeit eine Last für dich ist, you're doing it wrong. Dann machst du es falsch. If your prayer life is a burden, you're doing it wrong. Wenn dein Gebetsleben eine Last für dich ist, dann machst du es falsch. And here's the last point. Und hier kommt der letzte Punkt. How do we do it? Wie machen wir das? You go to God first. Du gehst zuerst zu Gott. You say, God, sagst Gott, I want to pray, help me. Ich möchte beten, hilf mir. God, I'm at church today. Gott, ich bin heute in der Gemeinde. The worship team is singing. Das Anbetungsteam singt, but I'm not. Aber ich nicht. Oh, I better be disciplined. Aber ich sollte besser diszipliniert sein. No, you go to God. Nein, du gehst say, zu Gott. Say, Lord, fill me. Sagst, fill Herr, me. Fill mich. Fill me. Fill me. Fill me to do. Help me. Hilf mir. I've got an important meeting. Ich habe ein wichtiges Treffen. Fill me. Fill mich. Fill me. Fill mich. Lord, be with me. Sei bei mir. And he does, and that's the discipline. Und er tut das, und das ist die Disziplin. The discipline is light. Die Disziplin ist leicht. It pulls the pressure out of the disciplines of regular life. Es nimmt den Druck hinweg von den Disziplinen aus dem alltäglichen Leben. I'm gonna have Jochen come up right now. I'm not Jochen, Jason. Come on. Jetzt kommt Jason herauf. Jason's from the evening service. Jason kommt vom Abendgottesdienst. He's one of the leaders on the youth team. Er ist einer der Leiter des Jugenddienstes. Share a few words. Und er möchte ein paar Worte mit euch teilen. Guten Morgen. Good morning. Ist es okay, wenn ich eine Disziplin mit euch teile? Is it okay if I share with you one of my disciplines? Wenn ich jetzt anfange, es wird anfangs nicht neu klingen. When I start, you're going to see that it's nothing. It's going to seem to be nothing new. Ich bitte euch, genau hinzuhören, denn es macht einen riesen Unterschied. But I ask you to really listen because it makes a big difference. Wenn ich jemanden richte, if I judge someone, dann tue ich das. Then I do this. Ich verwende meinen Finger als Waffe. I use my finger as a weapon. Ich zeige auf eine Schwäche oder vermeintliche Schwäche. I am pointing out a weakness or an appearance of a weakness. Daraus resultiert, dass kein Segen fließen kann. And because of this, no blessing can flow. Wenn ich aber mit dem Finger auf mich selber zeige, and if I point the finger to myself, passiert genau dasselbe. The same thing happens. Jeder hat Schwächen. Every weakness. Ich auch. Of mine. Everybody, oh sorry, everybody has a weakness and me too. Wenn ich auf die Schwäche eines anderen zeige, if I point to a weakness in someone else, dann nehme ich mir selber die Möglichkeit, ihn zu segnen. Then I take away the possibility to bless him. Wenn ich meinen Finger auf meine Schwäche zeige, if I point a finger at my weaknesses, und mich richte, and judge myself, nehme ich mir die Möglichkeit, von Gott gesegnet zu werden. Then I take away the opportunity for God to bless me. Ich möchte, dass jeder eine Schwäche nimmt, auf die er öfters zeigt. I want that each person takes a weakness that you often point out of yourself. Richtest du dich? And do you ask yourself, do you judge yourself? Ich mag das im Englischen, it's not my business. Es ist nicht meine Aufgabe. I like the saying, it's none of my business. Es ist Gottes Aufgabe. It's God's business. Nimm genau das, was du jetzt gerade im Kopf hast. Take that, what you have in your head. Und sag, and say, wenn es jemand richtet, dann ist es Gott. If someone is to judge, it will be God. Und nicht du. And not me. Ich habe das angewendet auf mich selber. And I applied this to myself. Und es ist so leicht geworden. And it got so easy. Weil ich aufgehört habe, die Lasten noch schwerer zu machen. Because I stopped making the burden so heavy. Maybe you're here this morning and you don't have a personal relationship with God. Vielleicht sind Sie heute Morgen hier und Sie haben keine persönliche Beziehung mit Gott. Actually, you have no idea what that even means. Und Sie haben vielleicht nicht mal eine Vorstellung davon, was das heißt. God loves you. Gott liebt dich. He sent Jesus to die on a cross for you. Er sandte Jesus, um am Kreuz für Sie zu sterben. So that he could take the burden away from you. Damit er diese Last von Ihnen wegnehmen your kann. Your guilt. Ihre Schuld. Everything that ruins your life. All das, was ihr Leben ruiniert. He would take it from us. Er nimmt es von ihnen. He would forgive us. Und uns. Er vergibt uns. If we ask him. Wenn wir ihn darum bitten. But he also will give us the Holy Spirit. Aber er wird uns auch den Heiligen Geist geben. That will come into your life. der in unser Leben kommt. And you will know it's there. Und sie werden wissen, dass er da ist. You will know he's there. Sie werden wissen, dass er da Because ist. He's real. Weil er wahrhaftig ist. The Holy Spirit fills us. Der Heilige Geist füllt uns. And the fruit of it is a deep, deep peace in our heart. Und die Frucht davon ist ein tiefer Friede in unserem Herzen. That we've never had before. Den sie vorher noch nie erlebt haben. And a joy. Und eine Freude. That is beyond words. Die nicht beschreibbar ist. So if you're here this morning and you've never given your life to God. Wenn Sie heute Morgen hier sind und Sie Ihr Leben noch nie Gott gegeben haben. Through Jesus. Durch Jesus. Then I want to pray with you today. Dann möchte ich gerne heute mit Ihnen beten. Would you pray with me? Würden Sie mit mir beten? Father in heaven, I thank you for each one here. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden hier. And I thank you for the church. Ich danke dir für die Gemeinde. Help us, Lord, to Hilf uns, Herr, to be people of excellence. Dass wir exzellente Menschen werden. And people with spiritual disciplines. Und Menschen mit geistlichen Disziplinen. Take the pressure of life away. Nimm den Druck des Lebens von uns. Not disciplines that add pressure to life. Keine Disziplinen, die noch weiteren Druck auf unser Leben hinzufügen. So if you're here today, wenn Sie heute hier sind, pray with me. Dann beten Sie a mit simple mir prayer. Ein einfaches Gebet. Dear God, lieber Gott, come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Jesus Christus, deinen Sohn. Now say those words quietly. Sprich diese Worte leise aus. Very quietly. Ganz leise. God forgive me. Gott vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. If you need to be prayed for, the prayer team is ready to pray with you in the prayer room. Wenn Sie Gebet brauchen, gibt es ein Gebetsteam, das bereitsteht, im Gebetsraum dort drüben für Sie zu beten. We want to pray right now for a mother that she can let go. Wir wollen für eine Mutter beten, der es schwerfällt, loszulassen. And that she would be open for you, Lord. Und dass sie für dich, Herr, offen wird. Thank you, Lord, for doing this. Danke, Herr, dass du das machst. Jesus, I want to pray for the rest of us today that maybe for some of us this is new. Und Jesus, ich möchte für den Rest von uns heute beten. Vielleicht ist das für einige neu. Maybe it doesn't sound humble. Vielleicht hört sich das nicht demütig an. But give us a new picture of what you desire for our lives. Aber gib uns ein neues Bild für das, was du dir für unser Leben wünschst. You said, du hast gesagt, I came that they might have life. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. And life in abundance. Und zwar Leben im Überfluss. We want to experience that, Jesus. Und wir wollen das erfahren, Jesus. In Psalm 8, you said, I crown their life with loving kindness and favor. Im Psalm 8 heißt es, ich habe ihr Leben gekrönt mit Liebe und Freundlichkeit und Gunst. Loving kindness and favor. Liebe, Freundlichkeit und Gunst. And just believe that today, that God has crowned your life with favor. Und glaube das, dass Gott dein Leben mit Gunst gekrönt hat. Favor in your workplace. Gunst an deinem Arbeitsplatz. Favor before your boss. Gunst vor deinem Chef. Favor in your relationships. Gunst in deinen Beziehungen. Favor in your family. Gunst in deiner Familie. And just expect God's favor to rest on you. Und erwarte, dass Gottes Gunst auf dir ruht. Today and this week. Heute und diese ganze Woche. In Proverbs 31 it says of the virtuous woman. In Sprüche 31, da heißt es von der wertvollen Frau. It says that she laughs at the future. Da heißt, dass sie der Zukunft entgegenlacht und entgegenlächelt. She laughs at the future. Oder sie lacht über die Zukunft. Because she's trusting and she's knowing that God is a good God. Weil sie vertraut darauf und sie weiß, dass Gott ein guter Gott ist. And put that attitude in us, Lord. Und gib uns diese Einstellung her. That we don't see everything negative. Dass wir nicht alles negativ sehen. That we don't think, oh, the worst is going to happen. Dass wir nicht denken, es wird noch Schlimmeres passieren. But we think, God, you died on the cross to give me favor. Sondern daran denken, dass Gott, du am Kreuz gestorben bist, um mir Gunst zu geben. It was bad for you. Es war schlimm für dich. You took the punishment. Du hast die Strafe auf dich genommen. There is no punishment for us. Da gibt es keine Strafe mehr für uns. And let's just believe that God loves us and he wants to bless us. Und glauben wir daran, dass Gott uns liebt und dass er uns segnen will. I pray for breakthroughs in people's lives today. Und ich bete für Durchbrüche in den Leben von den Menschen. Whatever the breakthrough you need, just reach out to God and ask him for it. Egal welchen Durchbruch oder wo du Durchbruch brauchst, hebe es hoch zu Gott und bitte ihn darum. Breakthrough in health. Durchbruch in der Gesundheit. Breakthrough in a relationship. Durchbruch in einer Beziehung. Jesus. Let there be reconciliation in families. Lass Versöhnung in Familien durchgehen. Let there be reconciliation between Christians. Schick Versöhnung zwischen Christen. Let go of bitterness. Lass die Bitterkeit los. Let go of judging. Und lass das Richten sein. So blessing can flow. Damit das Segen fließen kann. I pray for breakthrough in jobs. Ich bitte für Durchbrüche in den Arbeitsstellen. Jesus, that you would give every person here the job that they want and desire and need. Jesus, dass du jedem Menschen den Job gibst, den sie wollen, nach dem sie verlangen haben und den sie brauchen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Jesus, we want to lift up Peter and Johannes to you in Liberia. Jesus, wir wollen Peter und Johannes in Liberia hochheben. Jesus, we thank you so much for them that they're there giving their life for this work. Jesus, wir danken dir so sehr, dass sie dort sind und ihr Leben für diese Arbeit geben. Bless them, Jesus. Segne sie, Herr. Shower them with your blessings. Übergieße sie mit deinen Segnungen. Body, soul and spirit. Den Geist, die Seele und den Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.